Anlässlich des neuen Jahres 2017 richtete jüngst der Scheich des Staates Kuwait, Sabah al-Ahmad al-Sabir al-Sabah, an den Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Glückwunsch-Telegramm. Das kuwaitische Staatsoberhaupt schrieb, er teile mit dem Marschall Kim Jong-un die Freude und hoffe, dass das neue Jahr ein glückliches Jahr werde, das allen Völkern der ganzen Welt Frieden, Sicherheit, Wohlfahrt und Gedeihen schenke. Er wünsche, dass Kim Jong-un gesund bleibe und dass die ausgezeichneten Beziehungen zwischen den beiden freundschaftlichen Ländern und Völkern weiterentwickelt werden.